Ich habe Ihnen doch offen und schon mehrmals eingestanden, dass diese Psychologie ihre zwei Seiten hat und dass die zweite Seite oft weit schärfer schneidet und die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Und habe hinzugefügt, dass ich außer diesem vorläufig gar nichts gegen Sie in der Hand habe. Obwohl ich Sie noch einsperren werde und sogar selbst gekommen bin, ganz entgegen unseren üblichen Gepflogenheiten, Ihnen alles im Voraus mitzuteilen, sage ich Ihnen offen ebenfalls entgegen unseren Gepflogenheiten, dass dies für mich unvorteilhaft wäre. Nun, und zweitens bin ich zu Ihnen gekommen, weil... Also? Zweitens? Raskolnikow hielt immer noch den Atem an. Weil ich es, wie ich es Ihnen schon vorhin gesagt habe, für meine Pflicht halte, Ihnen eine Erklärung abzugeben. Ich will nicht, dass Sie mich für ein Scheusal halten, umso weniger, als ich eine aufrichtige Neigung zu Ihnen habe, ob Sie mir das nun glauben oder nicht. Und deshalb bin ich drittens gekommen, Ihnen den offenen und direkten Vorschlag zu machen, sich selbst anzuzeigen und ein Geständnis abzulegen. Das wäre für Sie viel vorteilhafter und auch für mich wäre es vorteilhafter. Dann wäre ich die Sache los. Nun, ist das jetzt meinerseits offen und ehrlich oder nicht? Raskolnikow dachte einen Augenblick nach. Hören Sie, Porfirij Petrowitsch, Sie sagen doch selbst, es ist nichts als Psychologie. Dabei reden Sie aber, als handelte es sich um einen mathematischen Beweis. Wie nun, wenn Sie sich irren? Nein, Rodion Romanowitsch, ich irre mich nicht. Ein Zipfelchen habe ich doch schon in der Hand. Dieses Zipfelchen habe ich damals erwischt. Gott hat es mir selbst geschickt. Was für ein Zipfelchen? Das sage ich nicht, Rodion Romanowitsch. In jedem Fall aber habe ich jetzt kein Recht mehr, länger zu zögern. Ich werde Sie verhaften lassen. Also überlegen Sie es sich. Für mich ist es jetzt bereits gleichgültig. Folglich geht es einzig und allein um Sie. Bei Gott, es wäre das Beste für Sie, Rodion Romanowitsch. Raskolnikow lachte boshaft auf. Das ist ja doch nicht bloß lächerlich, das ist ja schon geradezu unverschämt. Und selbst wenn ich schuldig wäre, was ich hiermit keineswegs zugebe, warum sollte ich dann mit einem freiwilligen Geständnis zu Ihnen kommen, wenn Sie schon selber sagen, dass ich mich dort bei Ihnen zur Ruhe setzen würde? Ach, Rodion Romanowitsch, klammern Sie sich doch nicht so fest an die Worte. Vielleicht wird es da auch nicht ganz so ruhig zugehen. Das ist doch bloß eine Theorie und zudem noch meine eigene. Was für eine Autorität aber bin ich denn für Sie? Ja, vielleicht verheimliche ich auch jetzt noch irgendetwas vor Ihnen. Ich kann Ihnen doch nicht alles offenbaren und zeigen. Sie fragen, was für einen Vorteil es für Sie hätte? Ja, wissen Sie denn nicht, welche eine Strafminderung Sie dafür erhalten würden?